Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana, en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Freitag, der 13. Februar 2009. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Niemandsland-Ausgabe. Das Brennen auf Lau, am Flughafenschalter, die scharfe Kontrolle, die Flatrate zum Saufen. Wir senden wie immer jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, direkt von hier von der Plaza Real. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen eine andere Musik. Wir sorgen für klare Worte und gute Töne. Wir zeigen Hintergründe und wir mischen Sprachen. Handys, der Spam und die Hacker, die große Koalition. Und morgens der Wecker, die Kinder von Nachbarn, die zu singen versuchen. Und die Sprüche von Leuten, die Superstars suchen. Die Globalisierung und ihre Symptome. Die Substanzen im Essen und Tee mit Melone. Man gewöhnt sich an alles. Aber schöner war's ohne. Dein neuer Freund holt dich gerade in seinem Cabrio ab. Es brennt und sticht in mir noch immer das Gefühl, das ich hab. Ich sehe ihn täglich, weil ich noch neben dir wohne. Man gewöhnt sich an alles. Aber schöner war's schon. Aber schöner war's ohne. Cicero, ja, schöner war's ohne. Ein paar ruhigere Töne zum Einstimmen ins heutige Niemandsland. Ich hatte ihn seit 2 Jahren schon nicht mehr gesehen. Mein Elektroherd. Der war sonst immer hinter den leeren Pizzaschachten versteckt. Jetzt hängen Geburtstagskalender an der Küchentür. Und der Kühlschrank ist voll. Und ich weiß nicht ganz genau, was das jetzt heißen soll. Alle Möbel verrückt, Sofakissen geknickt, Vorhänge im zarten Pastellton. Das Gefühl, dass eine Frau bei mir wohnt. Es liegt überhaupt nichts mehr rum und man kann jetzt auch durch die Fenster sehen. Der Teppich scheint jetzt nur noch aus Staubsaugerspuren zu bestehen. Täglich spricht eine fremde Mutter mir stundenlang. Mein ich frag mich jedes Mal, was es bedeuten soll. dass eine Frau bei mir wohnt. Alle Möbel verrückt, super Kissen geknickt, wo hängen Tarten, Pastellton. Duftkerzen im Flur, von mir keine Spur, hab das Gefühl, dass eine Frau bei mir wohnt. Das Bad voll rosa im Plüsch und lauter Dekor steht sinnlos umher. Ich sehne mich nach meinem Zuhaus, doch das gibt es nicht mehr. Alle Möbel verrückt, Sofakissen geknickt, Vorhänge im zarten Pastellton. Alle Möbel verrückt, Sofakissen geknickt, Vorhänge im zarten Pastellton. Luftkerzen im Flur, von mir keine Spur, hab das Gefühl, dass eine Frau bei mir wohnt. Du kannst, du weißt nicht mehr, wer du bist. heraus. So böse klingt das und so zum Verzweifeln. Ein bisschen Horror. Umf, die deutsche Rockband aus Braunschweig, 1989 in Wolfsburg gegründet. Das letzte Album dieser Gruppe heißt Monster und von diesem Album hören wir im Moment das Lied Labyrinth und jetzt auch die schaurige Rockballade 6 Fuß Tiefe. Mich nicht mehr. Such mich tief im Abgrund deines Traums. Ich fühle 6 Fuß tief vor. Such mich tief im Abgrund deines Traums. Du musst noch 6 Fuß tiefer. Jedes Mal genau dasselbe Spiel. Du suchst mich, doch ich bin längst am Gleis auf mein Gesicht. Dero, Flux und Grab beschlossen 1989 auf einem Indie-Festival in Wolfsburg ihre Band Umf zu gründen. Der Bandname wurde von Sascha Koch von Kontraproduktion in einem alten englischen Wörterbuch gefunden und bedeutet so viel wie das gewisse Etwas. Aber auch Sexappeal, energiegeladen oder der Schwung. Das Ausrufezeichen ist Namensbestandteil. Wegen häufiger Rückfragen auf Bedeutung und Aussprache des Namens etablierte sich die ironische Erklärung, dass lediglich OO Miles per Hour gemeint sei. 1990 wurden sie von dem Produzenten Jor Mulder für das Berliner Elektrolabel Machinery Records entdeckt und unter Vertrag genommen. Mit dem gleichnamigen Debüt Umf konnte sich die Band hauptsächlich im EBM-Umfeld einen Namen machen. 1992-93 gelangen sie mit der Maxi Ich bin du auch zu internationaler Anerkennung, unter anderem in den USA, Billboard, und gelangten auch über das dortige College-Radio in die Top 10 der Independent Charts. 1993 folgten der erste USA-Auftritt im ausverkauften New Yorker Kultclub Limelight und die Produktion des ersten Videoclips. Auf dem zweiten Album Sperm 1994 zeigte sich eine starke Tendenz zum Crossover-Genre. Das amerikanische Musikmagazin Billboard beschrieb die Musik seinerzeit als Sepultura meets DAF, DAF gemeint, deutsch-amerikanische Freundschaft. Die Gruppe Umf mit dem Lied 6 Fuß tiefer. Das Album Wunschkind brachte die ersten großen Erfolge in Deutschland. 1998 folgte der Labelwechsel zu den Major Virgin Records in München. Der große Durchbruch gelang 1999 mit Plastik und den Hitsingles Das weiße Licht und Fieber featuring Nina Hagen. Im Februar 2004 landeten sie mit Augen auf eine Nummer 1 Hit in Deutschland. Den Originaltext zu diesem Lied erhielten sie von der Elektroband Freizeichen aus Duisburg. Brennende Liebe schaffte es in die Top 10. Im Dezember 2004 erhielten sie für Augen auf den Platin Award und wurden zudem bei der 1 Live Krone zur besten Band 2004 gewählt. Umstrittene Aktionen, wie zum Beispiel ein Video mit über 80-Jährigen beim Sex, sorgten für einen oder anderen Skandal. Im März 2006 wurden Umf von der vom Fernsehsender RTL übertragenen Echo-Verleihung ausgeschlossen. Der Sender hatte Bedenken gegen den Song Gott ist ein Popstar aufgrund der Diskussion um die Mohammed-Karikaturen. Auch andere Radio- und Fernsehsender weigerten sich feige, diesen Titel zu spielen. Im Text heißt es unter anderem: Ich gebe euch Liebe, ich gebe euch Hoffnung, doch nur zum Schein, denn die Massen wollen betrogen sein. Tja, Zensur in Deutschland. Umf hat diese Zensur zu spüren bekommen. Die Band selbst sagte dazu in einem Interview der Whiskey Soda: Wir halten der Gesellschaft gerne den Spiegel vor, wenn wir damit Diskussionen und Nachdenken anregen. Und das hat uns wohl die Echo-Ausladung eingebracht. Die Begründung, es könnten Gefühle der Zuschauer verletzt werden, ha, als ob RTL jemals in irgendeiner seiner Sendungen darauf geachtet hätte, nicht die Empfindungen der Zuschauer zu verletzen. Das ist doch ein Witz. Auch RTL hat den Karikaturenstreit bis ins Letzte ausgereizt und, wie viele andere, versucht, den Menschen im Mittleren Osten Vorwürfe zu machen, sogenannte Zivilisation einzufordern und die Freiheit anzuerkennen. Im gleichen Moment werden wir als Band dann ausgeladen, weil wir die Freiheit haben, selbst zu denken und zu kritisieren. Das ist mehr als fragwürdig. Am 9. Februar 2007 gewannen OMF zusammen mit der Die Happy Frontsängerin Marta Jandova für Niedersachsen den dritten Bundesvision Song Contest mit ihrer ebenfalls am 9. Februar 2007 erschienenen Single Träumst du. Somit fand der Bundesvision Song Contest im Jahr 2008 in Niedersachsen statt, bei dem sie auch als Sieger des Vorjahres einen Auftritt hatten. Bei der VOG-Weltmeisterschaft, die am 9. März 2007 in Innsbruck stattfand, nahmen OMF teil. Beim ersten Lauf zog sich Dero bei einem Unfall eine Gehirnerschütterung zu. Da er daraufhin ins Krankenhaus musste, nahm die Band nicht weiter am Wettbewerb teil. Am 25. April 2008 sprechen sich OMF als Mitunterzeichner in einem offenen Brief an die Kanzlerin, in der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Tageszeitung gegen File-Sharing aus und behaupten, als einziger Weg bliebe den Künstlern nur noch das juristische Vorgehen. Bei ihrer letzten Tour wurde OMF von All Ends als Vorgruppe unterstützt. CD Monster im August letzten Jahres erschienen. Die Gruppe Umf. Ein sehr spektakuläres Lied, das ich euch jetzt vorspielen möchte, ist Wer schön sein will, muss leiden. Das ist wirklich ein sehr hartes Lied. Es geht da um Schönheitsoperationen. Und ich weiß, das willst du schön sein will, muss leiden. Umf beeinflussten die heute wahrscheinlich bekannteste NDH-Band Rammstein wesentlich. NDH steht hier für Neue Deutsche Härte. Umf-Gitarrist Flux sagt in einem Interview, Zitat, wir haben natürlich früher angefangen. Rammstein waren vorher Fans von uns und haben uns ihre Demos gegeben. Das ist ja allseits bekannt. Und sie gehen damit auch ganz offen um und sagen auch in Interviews, wenn sie direkt darauf angesprochen werden, dass wir eine der Bands sind, die sie beeinflusst haben. Und es stört uns auch nicht weiter. Man muss es auch schon sehen, dass wir Rammstein beeinflusst haben. Aber andererseits haben sie uns im Mainstream auch Wege geebnet. Leider, dann geht es weiter. Ein Blick auf die Diskografie, die ist doch ziemlich umfangreich. Da ist fast jedes Jahr ein Album erschienen. 92 Ohm, 94 Sperm, 95 Defekt, 96 Wunschkind. Dann 91 bis 96 The Early Works. 98 Unrein, 99 Plastik, 2001 Ego, 2004 dann, nach einer kleinen Pause von 3 Jahren, Wahrheit oder Pflicht, dann 2006 Glaube, Liebe, Tod, dann 2006 noch einmal Best of erschienen, Virgin Years, dann 2006 Delikatessen und 2008 Monster. Die Singles werde ich nicht alle aufzählen, nur ein paar Höhepunkte. Die erste Single, die von ihnen erschienen ist, heißt Ich bin du. Dann danach 93 Der neue Gott. Dann mit Nina Hagen Fieber, featuring Nina Hagen, die singt da nämlich mit. Dann vielleicht noch Gott ist ein Popstar von 2006. Wie gesagt, das zensierte Lied, das in vielen Sendungen, Radiosendungen und Radiostationen nicht gespielt wird. Und 2008 Labyrinth und der neueste Hit von ihnen heißt Sandmann 2009. Videos gibt es da eine ganze Menge, die werde ich auch nicht alle aufzählen und sonstige Veröffentlichungen. Da gibt es natürlich neben den aufgeführten Liedern in der offiziellen Diskografie auf Alben und Singles veröffentlicht, gibt es Titel mit Beteiligung von Umf und die sind auf B-Seiten oder auf irgendwelchen anderen Samplern und Alben erschienen. Das fetzt doch ganz schön, dieser NDH-Krach, doch sehr rhythmisch, sehr melodisch von Umf. We'll be right back. so jung. Zu geil, um klar zu denken. Du bist so jung. Zu geil, um klar zu sehen, was du nicht weißt. Was du nicht weißt, das macht dich heiß. Der Tod schwingt mit. Was du nicht weißt, hat einen hohen Preis. Der Tod schwingt mit. Is a big thing and have a nice time in your birthday. Zeit.

Das sind Trümmer am Horizont. Mensch, da sind Feinde in deinem Haus. Ich rauche so lange, Rick MacPhail raucht. Die Zeit tropft an uns vorbei, bis wir fragen, was mal bleibt von den Spuren unserer Wege. Ausgebleicht und in Vergessenheit, als hätte es uns nie gegeben. Alles hat seinen Preis, mach dich zum Zahlen bereit, wenn man dir die Rechnung vorhält. Dann ist es so weit, dass du die Zähne zusammenbeißt und Abschied von dir selbst nimmst. Wenn wir nur einen Teil von uns ausleben, was passiert dann mit dem Rest? Wie viel muss man uns noch geben, damit unterm Strich was übrig? Schau dich an, willst du unsterblich sein? Ganz alter, Leben ist höllisch. Wann war das Schicksal gut zu uns? Woher kommt die Angst vom Tod? Warum glaubst du überhaupt, dass du noch lebst? Den Spuren unserer Wege. Wir hören, was das Leben uns verspricht. Es lacht uns an und gibt uns nichts. Und irgendwann lässt es uns allein. Und alle stehen mit ausgestreckter Hand. Wollen von der Ewigkeit ein kleines Stück. Sie träumen vom großen Neuanfang und klammern sich an gestern fest. Schau dich an. Verstehen, warum ich mich gut mit Tees verstehe. Ich tendiere dazu, mich gut zu fühlen, wenn ich alte Fotos sehe. Es ist beruhigend zu sehen, wie man älter wird. Da glühen Funken in deinen Augen, wenn ich dich jetzt sehe. Treffen sich die Menschen, die wir nicht mögen, immer noch auf den Terrassen, ein kleiner Trost. Oh. auf die Jahre, die sie uns lassen, ohne uns anzufassen, nur weil wir uns gewisse Sachen trauen. Ein langer Weg nach Hause, ich glaube, ich brauche eine Pause. Es muss schwierig sein, mich zu verstehen, warum ich mich gut mit Tees verstehe. Kommen Sie zu mir, wenn Sie irgendwas brauchen. Zum Anziehen, zum Essen, zum Trinken, zum Rauchen. Und wenn ich dich habe, kann ich schon morgen durch meine Beziehung Ihnen besorgen. Brauchen Sie Kohlen? Wollen Sie heizen? Kommen Sie zu mir, denn für mich blüht der Weizen. Wollen Sie Brennholz? Na ja, dann müssen Sie es sagen. Ich habe doch einen ganzen Schwarzwald abgeschlagen. Zwar bin ich nicht billig, das sage ich ehrlich. Aber schließlich ist Schieben ja nicht ungefährlich. Es hat sich schon manch einer ins Gefängnis geschoben. Tja, man soll den schwarzen Markt nie vor der Razzia loben. Schwarzmarkt-Impressionen. Das Jahr 1946 war eines der härtesten Jahre in der deutschen Nachkriegsgeschichte. 1949 dann trat das Grundgesetz in Kraft. Vor 60 Jahren wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet und in diesem Jahr gibt es da alles Mögliche zu feiern, zu begehen, zu gedenken. 1949 begann eine einmalige Erfolgsgeschichte. Da sind sich viele einig. Besonders die Presse. Der Spiegel schreibt die goldene Chance. Es gibt ein Titelbild, die Biografie einer Republik, Spiegelserie, 60 deutsche Jahre. Als 1989 die Mauer fiel, entschieden sich die Ostdeutschen ohne Zögern für einen Beitritt. Inzwischen sind allerdings die Schattenseiten des Aufstiegs deutlich geworden. Modelldeutschland bedeutet heute auch lähmender Föderalismus, Politikverdrossenheit und marode Staatshaushalte. Mit der Finanzkrise steht die größte Bewährungsprobe sogar noch bevor. Situationslage. Das erste Jahr ohne Krieg. Die Sieger sitzen zu Gericht über die Hauptkriegsverbrecher. Nicht schuldig. Nicht schuldig. Die Nachkriegszeit haben wir hier im Niemandsland schon öfter dokumentiert. Wir haben dabei auf die wunderbaren Dokumentationen des Deutschlandfunks zurückgegriffen. Wen das Thema interessiert, der kann in die Archive des Deutschlandfunks gehen und kann da lesen, hören. Da gibt es einiges zu entdecken. Vielleicht ein paar Worte zu diesem ganzen Rummel um die 60 Jahre. Erst einmal das Datum. Das Grundgesetz tritt in der Nacht zum 24. Mai 1949 um 0 Uhr in Kraft. Und seitdem gibt es die Bundesrepublik Deutschland, jawohl. Deren Gründung liegt im kommenden Mai 60 Jahre zurück. Und es herrscht heute, wie gesagt, allseits Einigkeit, dass das der beste Staat ist, den Deutsche je zustande gebracht haben. In der Besatzungszone wird die Gründung einer sozialistischen Einheitspartei erzwungen. Wir werden nicht mehr Kommunisten oder Sozialdemokraten sein, nur noch Sozialisten. Die vier Mächte können sich weder über Reparationen noch über die Kontrolle der Ruhr verständigen. Noch immer kein Friedensvertrag. Jahresmitte. Auf sowjetisches Ersuchen sperrt der alliierte Kontrollrat die Demarkationslinie. Im September verkündet Außenminister James Burns die Wende der amerikanischen Deutschlandpolitik. Das amerikanische Volk wünscht, dem deutschen Volke die Regierung Deutschlands zurückzugeben. Das amerikanische Volk will dem deutschen Volke helfen, seinen Weg zurückzufinden zu einem ehrenvollen Platz unter den freien und friedliebenden Nationen der Welt. Wer weiß heute noch, was Trizonesien war. Jawohl, Deutschland nannte sich einmal Trizonesien. Drei Zonen. Es gab einen sehr lustigen Schlager der Epoche. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien von Herrn Karl Berbauer. Und ich würde sagen, den hören wir uns jetzt einmal an, zum Gedenken an die harte Nachkriegszeit und ein bisschen Spott über den Drei-Mächte-Status. Insgesamt waren es vier, aber drei Westmächte. Mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, 1, 2, 3. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Drittunesien. Heidi Chimela, Chimela, Chimela, Chimela, Bob. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi Chimela, Chimela, Chimela, Chimela, Bob. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Drittunesien. Heidi Chimela, Chimela, Chimela, Chimela, Bob. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Drittunesien. Jo, das wurde damals zum Teil auch mit Humor alles genommen, Drittunesien. Aus dem verwüsteten Land, in dem fast jeder Sechste durch Krieg, Holocaust, Vertreibung umgekommen war und in dem beinamputierte Kriegsversehrte mit abgenähten Hosen durch Ruinenlandschaften irrten, ist eine angesehene Mittelmacht mit blühenden Landschaften geworden. Demokratisch, liberal, wohlhabend. Niemand wirft den Deutschen mehr vor, nach einem Weltimperium zu streben, wie einst unter Adolf Hitler. Inzwischen fürchten die Sieger von ehedem vielmehr Deutschlands Friedfertigkeit, denn wann immer der Ruf nach einem Kampfeinsatz von Bundeswehrsoldaten laut wird, stößt er in Berlin zunächst einmal auf Skepsis. Frühen Morgen winkt die destinierte Fahne, zum zweiten Frühstück gibt es wie bei unseren Ahnen, Bananen, zum Schweineschnitzel, Rüdesheimer Wein, 2, 3, 4, wir tanzen wieder Polka, wir tanzen wieder Polka, denn Polka wird die große Mode sein. Die Distanz zur braunen Diktatur könnte kaum größer sein. Ein deutsches Gefängnis, in dem gefoltert wird, wie es die Amerikaner in Guantanamo unterhalten, undenkbar. Putschgefahr für durchrechte Militärs wie in Frankreich 1958, als Offiziere während des Algerienkriegs nach der Macht greifen wollten, ausgeschlossen. Selbst auf dem Höhepunkt des RAF-Terrorismus 1977 blieb die damalige Bundesregierung den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit weitgehend treu. Geht mit der Mode mit. Kein Wunder, dass angesichts einer solchen Bilanz ein Datum wie der 60. Geburtstag nun ausgiebig gefeiert werden soll. Mit einem dreitägigen Festakt in Berlin, bei dem Frau Kanzlerin Angie Merkel und Bundespräsident Köhler, Horst Köhler, der Köhler-Horst, auftreten wollen, mit Sondersitzungen von Bundestag und Bundeskabinett, mit einem Tag der deutschen Vielfalt der Länder, mit Vorträgen und Ringvorlesungen in Karlsruhe, Wuppertal, Berlin und anderswo. Aber jetzt Die Dokumente von Siegern wie Besiegten erzählen ziemlich unterschiedliche Geschichten. Es waren vor allem der Amerikaner Clay und seine Militärregierung, die den politischen Wiederaufbau von Herbst 1945 an vorantrieben, oft sogar gegen den Widerstand deutscher Politiker. Früher, Tante Olga, so mit Juchai und 1, 2, 3 und hoch das Bein. Die wollten zum Teil gar keine demokratischen Reformen in Deutschland. Das ist so. Die USA gaben dabei einen engen Korridor vor, in dem sich die Gründerväter bewegen durften. Zunächst in den Ländern ihrer Zone, dann in ganz Westdeutschland. Grundrechte, parlamentarische Demokratie, Bundesstaat, Marktwirtschaft. Ohne Washingtons Einfluss würde die heute viel bewunderte Bundesrepublik anders aussehen, wenn es sie denn überhaupt gäbe. Noch ein Lied aus der Epoche, aus der ganz frühen Nachkriegszeit. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Das sind die lustigen Jungs. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht, wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß, in welchem Jahr. Mit zunächst 3 Millionen Soldaten hatten Russland, die USA, Frankreich und Großbritannien das geschlagene Dritte Reich 1945 besetzt und jede Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Militärverwaltung etabliert. Dort standen dann 12.000 Amerikaner, 25.000 Briten, 11.000 Franzosen und 60.000 Sowjets im Sold. Zu ihrer Überraschung trafen die Amerikaner auf eine demoralisierte Bevölkerung. Nicht brauner Widerstand, sondern das Elend der Besiegten wurde rasch zum Hauptproblem. Der Bombenkrieg hatte 3,6 Millionen Wohnungen zerstört und in dem, was übrig geblieben war, drängten sich nicht nur die Ausgebombten, sondern auch Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den Ostgebieten. Schon wenige Monate nach der Kapitulation begann für viele ein Überlebenskampf. Heizmaterial kommt nicht zur Verteilung. Die meisten Menschen laufen mit geschwollenen Fingern und offenen Wunden herum, notiert im November 1945 der Hamburger Schriftsteller Hans-Erich Nossack. In Leipzig starben 16% der Säuglinge vor dem ersten Geburtsjahr. Vor dem ersten Geburtstag, Entschuldigung. Aus Berlin berichtete ein sowjetischer Funktionär, die Menschen würden Gras und Rinde essen. Der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Dreimal am Tag Suppe aus den Feldküchen, das sollte den Deutschen genügen, hatte während des Krieges der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt erklärt. Aber Hungertote und zerlumpte Kinder, die in Ruinen hausten, Menschen, die Hunde verzehrten. Das ist wunderbar. Wir sind vielleicht noch lange hier und darauf trinken wir. Wo kommst du denn her? Wir kommen von Ostpreußen, Eilenstein. Na, mit einem Mal wart ihr ja nicht hier. Wie ist denn das gekommen, dass ihr hier gelandet seid? Also, wie der Russe kurz vor war, kam eine Tante und hat uns abgeholt. Und meine Mutti musste da bleiben, weil sie war krank. Sie hat Gelenkrheumatismus gehabt und konnte sie nicht mitkommen. Und meine Tante nahm uns und fuhr mit uns nach Pommern. Und in Pommern waren wir nicht eine Woche ganz. Da kam der Russe uns nach. Und da gingen keine Transporte. Und da fuhren wir mit Soldatenauto fort. Und bis kurz vor Aachen, da ging ein Transport und dann kamen wir nach Bremen. Und dann kamen wir bei einer Familie Falk. Und wie der Tommy reinkam, hatten wir nichts mehr zum Essen. Und da hat meine Tante uns nach dem Waisenhaus geschickt. Und vom Waisenhaus kamen wir in Ifringhausen in einem Schulanteil. Ich spielte ein Flüchtlingskind, das sich und seinen 10 Jahre jüngeren Bruder durch Schwarzmarkthandel am Leben erhält. Der sanfte Regisseur beugte bekümmert sein Haupt, flüsterte: Seien Sie unbelasteter, jünger, lustiger. In Berlin kommen auf 100 Männer 170 Frauen. In Sachsen auf 2 Millionen männliche Bevölkerung 3 Millionen weibliche Bevölkerung. Hinter diesen trockenen Zahlen stehen viel Leid, viel Not, viel Elend. Vergessen wir auch nie, wenn wir ins Glas reinschauen, wir denken nur an sie. Drum hab zu uns Vertrauen, zum Wohl. Die Bundesrepublik und ihre Länder wurden von erfahrenen Männern und einigen erfahrenen Frauen gegründet. Das meint der Spiegel, und die wären alle politisch sehr, sehr okay gewesen. Da wären keine Nazis drunter gewesen. Die Überprüfungen der Deutschen, Nazifizierung genannt, fielen den Amerikanern dabei leichter als den Briten oder Sowjets, weil sie die Zentralkartei der NSDAP in einer Münchner Papierfabrik gefunden hatten. 870.000 Deutsche verloren in den Westzonen vorübergehend ihre Stellung. 230.000 wurden interniert, teilweise für mehrere Jahre. In den Nürnberger Prozessen mussten sich 200 Spitzenfunktionäre, Generäle, Ärzte und andere verantworten. Allgemein galt die Entnazifizierung als gescheitert. Zwar sollten viele besonders üble Täter später vor Gericht gestellt werden, da aber mit dem Beginn des Kalten Krieges der Verfolgungseifer erlosch, das heißt, man brauchte stramme Antikommunisten, gingen die zum größten Teil straffrei aus. Heute Nacht. Ein Effekt hatten die Verfahren dennoch. Die meisten Altnazis hielten sich ziemlich zurück. Denn die Alliierten ließen keinen Zweifel daran, dass sie einen Griff nach der Macht nicht dulden würden. Selbst nach Gründung der Bundesrepublik intervenierten sie noch und verhafteten 1953 einige ehemalige NS-Funktionäre, die den FDP-Landesverband von Nordrhein-Westfalen zu übernehmen drohten. Nein. Ohne diesen alliierten Schutz hätten es die Demokraten der ersten Stunde vermutlich äußerst schwer gehabt. Im April 1946 erklärten in einer Meinungsumfrage über die Hälfte der Interviewten, der Nationalsozialismus sei eine gute Idee, nur schlecht ausgeführt. Und nicht nur Hermann Brill, Chef der hessischen Staatskanzlei, vermutete, die stärkste Partei in Deutschland sei die nicht organisierte Partei der Nazis. Und auf 1, 2, 3 wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön. Über die Gründer, Väter und Mütter der Bundesrepublik Deutschland ist später viel gespottet worden. Es sei ein Seniorenkonvent, das heißt, das Durchschnittsalter lag bei 55 Jahren. Es fehle an Frauen. Nur 4 weibliche Abgeordnete waren dabei. Die Unterschichten seien nicht ausreichend vertreten. Nur einige gelernte Arbeiter saßen im Rat. Hingegen zu über 60% Beamte. Wiederhol doch nur die kleine Prozedur. Wie dem auch sei, 60 Jahre. Am 8. Mai 1949 um 23.55 Uhr, 4 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation, nahm der Parlamentarische Rat das Grundgesetz mit 53-12 Stimmen an. Hoch und Mut genug, leer das volle Glas in einem Zug, das ist klug, schließ die Augen einen Augenblick. Denk an gar nichts mehr als nur an Glück. Und auf 1, 2, 3 wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön. Ihr hört Niemandsland, 91,4 FM. FM. Johnny schwärmt für Afrika, außerdem für Barbara. Er bringt sie abends oft nach Haus. Eines Tages sagte er, dass er für die Fremde wär und rief dabei begeistert aus: Barbara, Barbara, komm mit mir nach Afrika, wo die kleinen Negerlein noch tanzen Ringelreihen. Barbara, Barbara, kennst du noch nicht Afrika? Dann wird es die höchste Zeit, komm mit, es ist nicht weit. Dort, wo der Urwald ist, der schon so uralt ist, und wo die Affen gaffen, wenn sich zwei verstehen. Dort schleicht die Boa sich zu ihrem Bohrich. Was es dort gibt, wenn man dort liebt, das musst du sehen. Barbara, Barbara, komm mit mir nach Afrika, wo der Swing geboren ist und wo man schwarz nur küsst. Es ist Freitag, der 13. Der 13. Februar 2009. Freitag der 13. ist natürlich sehr unheilschwanger, das klingt sehr symbolbeladen, das klingt nach Pech, nach herabstürzenden Gerüsten, nach Bananenschalen, auf denen man ausrutscht. Und es passieren natürlich auch jeden Tag jede Menge Katastrophen, ohne dass es Freitag der 13. wäre. Aber viele Leute sind abergläubig und haben Angst. Ich rate euch, keine schwarzen Katzen zu überfahren, keine gelben Handschuhe anzuziehen. Das bringt Pech. Ein paar vermischte Meldungen und Katastrophen zum heutigen Freitag, dem 13. Da gibt es zuerst einmal die Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner. Die will schon bald schärfere Regeln für Finanzberater einführen. Das Kabinett werde in der kommenden Woche darüber sprechen, ob die Kunden nach einer Beratung über mehr Rechte und mehr Reklamierungsmöglichkeiten verfügen können. Noch einmal Berlin. Bei der Bespitzelung von Journalisten durch den für Auslandsaufklärung zuständigen Bundesnachrichtendienst BND gerät auch das Kanzleramt ins Visier. Katastrophe in Lima. 8 Menschen sind in Peru durch Dauerregen und Überschwemmungen ums Leben gekommen. Hannover, das Bundesamt für Strahlenschutz geht dem Fall eines an Leukämie erkrankten früheren Mitarbeiters des Atommülllagers Asse nach. Tel Aviv, Gazastadt. Bei israelischen Militäreinsätzen im Westjordanland und im Gazastreifen sind am Freitag 2 Palästinenser getötet worden. Noch einmal Berlin, der ehemalige Präsident des deutschen Auslandsgeheimdienstes Konrad Pochzner war über den Umfang der von einem Abteilungsleiter verantworteten Journalistenbespitzelungen nach eigenen Angaben nur unzureichend informiert. Bagdad Hilla, das blindwütige Morden im Irak nimmt trotz der politischen Fortschritte kein Ende. Eine Selbstmordattentäterin sprengte sich auf einer Wallfahrt im Irak in die Luft und tötete 40 Frauen und Kinder. Wien, das durch Mücken übertragene West-Nil-Fieber, an dem auch Menschen erkranken können, ist in Österreich festgestellt worden. Berlin, die Grippewelle hat in Deutschland wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht. Die Krankheit sei vor allem im gesamten Osten Deutschlands und in Baden-Württemberg noch sehr stark verbreitet. Das sagte Infektionsepidemiologin Silke Buder vom Robert-Koch-Institut am Freitag in Berlin. Heute nämlich. Generell sei es jetzt nicht mehr zu empfehlen, sich etwa für die Karnevalssaison noch impfen zu lassen. Ein Schutz bestehe erst nach 10 bis 14 Tagen. In Einzelfällen könne eine Impfung etwa bei geschwächten Menschen aber noch sinnvoll sein. Das müssen diese mit ihrem Hausarzt besprechen. Noch einmal Tel Aviv, Kairo. Nach einem Monat nach der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen und den Massakern haben sich Israel und die radikal-islamische Hamas im Grundsatz für eine Waffenruhe geeinigt. Diese soll nach Angaben eines Hamas-Sprechers bereits in 3 Tagen in Kraft treten und 18 Monate dauern. Sie wird sowohl für den Gazastreifen als auch das israelische Grenzgebiet gelten. Während die Hamas der von Ägypten vermittelten Vereinbarung bereits zugestimmt hat, wird die Antwort Israels erst zum Wochenbeginn erwartet. Noch ein paar Einzelheiten über die Asse-Schließung. Unklar ist, ob der Atommüll im Bergwerk bleiben soll. Von Asse ist die Rede. Umgelagert oder herausgeholt wird. Die Arbeitsgruppe Optionsvergleich habe einen Zwischenbericht mit mehreren Möglichkeiten vorgelegt. Demnach sei die Rückholung der schwach radioaktiven Abfälle zwar mit großen Problemen verbunden, könne aber ein Weg sein. Bundesumweltminister Sigmar Gabriel von der SPD erklärte, noch müssten die verschiedenen Optionen offen gehalten werden. Selbst eine Flutung, wie vom Helmholtz-Zentrum vorgeschlagen, könne eine Ultima Ratio, die letzte Möglichkeit, sein. Die Expertengruppe solle zu einer abschließenden Bewertung möglichst bis zum Ende des Jahres kommen. Der Weiterbetrieb und die mögliche Schließung der niedersächsischen Atommülldeponie Asse werde jetzt streng nach Atomrecht geregelt. Die Kosten dafür trägt der Bund, heißt es in Änderungen des Atomgesetzes, die der Bundesrat am Freitag wie zuvor der Bundestag beschloss. Damit geht die Zuständigkeit für die Asse formal vom Helmholtz-Zentrum München auf das Bundesamt für Strahlenschutz BFS über. In der maroden, wassergetränkten Anlage bei Wolfenbüttel lagern 125.000 Fässer mit schwach und mittelradioaktiven Abfällen. Mindestens eine Kammer ist einsturzgefährdet. In 30 Jahren führte die sowjetische Armee einen nicht zu gewinnenden Krieg in Afghanistan. Unterstützung für eine pro-sowjetische Regierung in Kabul führte die Sowjetunion in einen fast 10-jährigen Krieg in Afghanistan. Am 27. April 1978 geschah Folgendes. Die pro-sowjetische Demokratische Volkspartei Afghanistans kommt durch einen blutigen Putsch an die Macht. Am 27. März 1979 eine islamische Rebellion gegen das Regime erfasst das ganze Land. Die UdSSR erhöht die Zahl ihrer Zivil- und Militärberater. Waffenlieferungen werden verstärkt. Im Dezember schon desselben Jahres startet eine militärische Luftbrücke als Beginn der Invasion Afghanistans. Am 27. Dezember stürmen Sowjetsoldaten den Präsidentenpalast in Kabul. Babrak Karmal wird als Machthaber installiert. Dann geht es los. Die USA beschließen einen Boykott der Olympischen Sommerspiele in Moskau und beginnen Rebellengruppen zu bewaffnen. Viele westliche Länder schließen sich dem US-Boykott der Olympiade an. 9. März 1981. US-Präsident Ronald Reagan billigt Waffenlieferungen an afghanische sogenannte Widerstandskämpfe. 12. November 1983. Mujahedin-Rebellen starten eine Gegenoffensive, nachdem die auf mehr als 110.000 Mann verstärkten Sowjettruppen ihnen schwere Schläge zugefügt hatten. Am 7. Dezember 1988 war dann Schluss mit dem Krieg in Afghanistan. Kreml-Chef Michail Gorbatschow legt in einer Rede vor der UN-Vollversammlung einen Plan für eine umfassende Lösung in Afghanistan vor. Vorausgegangen waren erste direkte Gespräche der UdSSR mit Mujahedin. Am 15. Februar 1989, die letzten Sowjetsoldaten verlassen Afghanistan. Insgesamt wurden nach offiziellen Angaben 14.454 sowjetische Soldaten in dem Krieg getötet. Mehr als 1,2 Millionen afghanische Zivilisten verloren ihr Leben. Der Krieg war nicht zu gewinnen, besonders deshalb, weil der Westen die Mujahedins und die islamischen Milizen bis an die Zähne bewaffneten und ihnen auch die gefährlichen modernen Stinger-Raketen lieferten, die Flugzeuge vom Himmel holen konnten und jede Menge Hubschrauber abschossen. Superman. Unsere Nachrichten heute hier im Niemandsland. Auch das Sterben und Morden im heute besetzten, vom Westen besetzten Afghanistan hört einfach nicht auf. 5 Kinder sind bei einem Gefecht australischer Truppen mit Taliban getötet worden, so lautet die offizielle Meldung. Bei einem Feuergefecht zwischen Kämpfern der radikal-islamischen Taliban, so heißt es offiziell, und australischen Soldaten sind in der südafghanischen Provinz Uruzgan 5 Kinder getötet worden. Wie das australische Militär am Freitag mitteilte, waren die Soldaten am Vortag angegriffen worden. Als sie das Feuer erwiderten, seien 5 Kinder getötet worden. Naja. Als sie das Feuer erwiderten, wie gesagt, seien die Kinder getötet worden, ein weiteres Kind und 2 Erwachsene seien bei dem Schusswechsel verletzt. Ein mutmaßlicher Taliban-Kämpfer sei getötet worden. So klingt das offiziell. Die haben wahrscheinlich eine halbe Stunde in ein Haus reingeballert. Und dann war alles tot, was in diesem Haus war. So ist eigentlich die Realität. Das werden sie natürlich niemals zugeben und auch kein Journalist wird das untersuchen dürfen, beziehungsweise wenn, wird es nicht in der Presse so geschildert werden. Die Besatzungstruppe heißt ja offiziell Internationale Schutztruppe. ISAF, die teilt am Freitag mit, Ziel der Operation in Uruzgan sei die regionale Taliban-Führung. Die Verletzten seien in ein ISAF-Krankenhaus gebracht worden. In Uruzgan sind rund 1000 Australier, australische Soldaten der internationalen, jetzt wieder Schutztruppe, stationiert. Die militärische Führung in der Provinz haben die Niederlande. Die haben da auch Schutztruppen, die schützen sich selbst. Die US-Armee teilte in der Nacht zu Freitag mit, bei einem Gefecht in Uruzgan seien am Donnerstag ein Soldat der US-geführten Koalitionstruppen getötet und ein Soldat der afghanischen Armee verwundet worden und so weiter und so weiter und so weiter. New York, London, Wien, die Ölpreise sind gefallen. Die Ölpreise sind am Freitag im Mittagshandel angesichts der Konjunkturschwäche leicht gesunken. Ein Barrel 159 Liter der US-Referenzsorte West Texas Intermediate WTI zur Auslieferung im März kostete $33,96. Das sind 2 Cent weniger als zum Handelsschluss am Vortag. Der derzeit aussagekräftigere April-Kontrakt fiel hingegen um 23 Cent auf $41,9. Die schwachen Konjunkturdaten aus Europa drücken die Ölpreise, sagten Händler. So ist das Bruttoinlandsprodukt BIP der Eurozone im 4. Quartal um 1,5% im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Die anhaltende konjunkturelle Talfahrt dämpfte die Nachfrage nach Rohöl deutlich. I'll be the same. I'll be the same. Das Öl wird billiger und auch Hähnchen werden billiger. Sinkende Kosten für Futtermittel und Rohstoffe entlasten die Käufer von Hähnchen und Geflügelfleisch, so heißt es offiziell in einer Meldung aus Hamburg. Zeitweise seien die Preise für die Endverbraucher auf teilweise mehr als 3 Euro je Kilo gestiegen. Nun seien es wieder um die 2,50 Euro, teilte der größte deutsche Hähnchenerzeuger PHW, Wiesenhof, am Freitag in Hamburg mit. Das sind Preise wie vor Jahrzehnten, sagte Firmenchef Paul-Heinz Wessjohann, der nach 50 Jahren im Unternehmen demnächst in den Beirat der Familienfirma wechselt. Geflügelfleisch sei nicht mehr ein Produkt für eine kleine Minderheit, sondern für jeden zugänglich. Chicago, der Klimawandel wird auch für Fische schwerwiegende Folgen haben. Nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern werden viele Meeresbewohner kühlere Gewässer suchen und zunehmend aus tropischen sowie milderen Klimazonen in Richtung Pole abwandern. Dies könnte dramatische Folgen für den Fischfang haben, warnte William Cheung von der University of East Anglia in Großbritannien am Donnerstagabend in Chicago. Nach einem Computermodell, das Cheung mit Kollegen in Kanada und in den USA entwarf, dürften mehr als 1000 kommerziell genutzte Fischarten und Krustentiere von den veränderten Lebensbedingungen in den Ozeanen betroffen sein. Nun stehen große Veränderungen bevor, die sowohl wir als auch unsere Kinder zu spüren bekommen, warnt Cheung auf der 175. Jahrestagung des weltgrößten Wissenschaftsverbandes AAAS in Chicago. Unter der Abwanderung der Fischschwärme dürften vor allem die Entwicklungsländer in den tropischen Klimazonen zu leiden haben, sagte der Forscher, während Norwegen und andere Länder im Norden davon profitieren dürften. Hamburg, die Nationale Vereinigung zur Förderung farbiger Menschen, NAACP, ist die größte und älteste Menschenrechtsorganisation der USA. 1909 gegründet, kämpfte die NAACP für die Gleichberechtigung Farbiger und setzte sich gegen Rassenhass und Diskriminierung ein. Einer ihrer größten Erfolge im Kampf für die Bürgerrechte der Schwarzen in den USA war 1954 die Aufhebung der Rassentrennung in Schulen. Getragen wird die Organisation mit 500.000 Mitgliedern von Farbigen und Weißen. Kommen wir noch einmal zum Thema Geheimdienste. Es geht um die Befugnisse für die Geheimdienste. Die Union und SPD streiten um Erweiterung dieser Befugnisse. Eine umfangreiche Wunschliste der Sicherheitspolitiker der Unionsfraktion enthält unter anderem die Verknüpfung der Datenbanken des BND mit dem im Inland tätigen Verfassungsschutz und den deutschen Polizeibehörden. Damit möchte der BND seine Erkenntnisse aus abgehörten internationalen Gesprächen automatisch mit Personaldaten im Inland abgleichen. Die Sozialdemokraten fürchten dagegen eine unüberschaubare Datenvermengung. Ebenfalls umstritten ist die Ausweitung der Datensammlung des Verfassungsschutzes. Die Union will das bisherige Fundstellenregister NADIS zu einer umfangreichen Datenbank ausbauen. Die SPD plant, das alte System beizubehalten. Strittig ist auch die gesetzliche Regelung der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung. Bei ihr geht es um das Belauschen via Internet geführter Telefonate und das Mitlesen von E-Mails. Das leidige Thema Papst und der sogenannte Holocaust-Leugner Harris steht nach wie vor ganz groß in den Schlagzeilen der Presse. Dieser Bischof nun, der als Holocaust-Leugner durch die Weltpresse geschleift wurde, das ist nicht schlecht, aber sehr übertrieben. Es handelt sich um eine Affäre, die wird sehr, sehr hochgeputscht und aufgebauscht. Dieser Bischof hat nun versprochen, ein Buch zu lesen, das man ihm empfohlen hat. Und zwar heißt das Buch Die Krematorien von Auschwitz, die Technik des Massenmords. Der Autor ist Jean-Claude Pressac. Der Franzose war einst selbst Geschichtsrevisionist und hat sich durch die Beschäftigung mit den Gaskammern von Auschwitz vom Gegenteil überzeugen lassen. Ja, es war eine Woche der Premieren, schreibt der Spiegel, zu diesem ganzen Theater. Am Dienstag forderte die deutsche Kanzlerin den Papst zu Klarstellungen auf. Noch nie ist ein Oberhaupt der katholischen Kirche von einem deutschen Bundeskanzler so direkt kritisiert worden. Am vergangenen Mittwoch forderte der Vatikan nach Tagen des quälenden Abwartens Bischof Williamson, so heißt er, ich hatte vorhin irrtümlich Harris gesagt, Harrison Williamson, Bischof Williamson endlich auf, unmissverständlich und öffentlich seinen Auschwitz-Lügen abzuschwören. Ansonsten werde er in der katholischen Kirche kein Bischofsamt aufnehmen können. Und ebenso unerhört war es in der Geschichte der römischen Kirche, dass ein Papst auf der Seite Rheins des Osservatore Romano erklären ließ, wie am Donnerstag voriger Woche, ihm seien die Auffassungen Williamson zum Zeitpunkt der Aufhebung der Exkommunizierung nicht bekannt gewesen. Der Krieg der Zukunft wird sehr wahrscheinlich ein Cyberkrieg werden. Weltweit rüsten Staaten auf, um sich für Cyber-Konflikte vorzubereiten. Die uniformierten Hacker von der Bundeswehr sitzen in Rheinbach. Und sie sind Deutschlands Antwort auf eine Bedrohung, die mittlerweile, so schreibt der Spiegel, Regierungen, Geheimdienste und Militärs in aller Welt alarmiert. Seit Computer praktisch alle Lebensbereiche durchdringen, ist die Anfälligkeit für Angriffe aus dem Netz massiv gestiegen. In den USA warnen Experten schon seit Jahren vor einem elektronischen Pearl Harbor, einem digitalen 11. September oder einem Cybergeddon. Estland war der erste NATO-Staat, der Opfer einer solchen Digitalattacke wurde. Im Frühjahr 2007 gerieten Banken, Behörden und Parteien für 3 Wochen unter massives elektronisches Sperrfeuer. Die Baltenrepublik war zeitweise so gut wie offline und galt damit als Austragungsort des ersten Cyberkrieges, denn sie vermutete den Nachbarstaat Russland hinter dem Angriff, mit dem es damals gerade gravierende diplomatische Querelen gab. Das Internet hat sich, so Spiegel, zu einem virtuellen Schlachtfeld entwickelt, auf dem sich die Konflikte der realen Welt widerspiegeln. In aller Stille rüsten nun viele Staaten massiv auf. Allein die Amerikaner wollen Milliarden US-Dollar in ein nationales Cyberprogramm investieren. Westliche Geheimdienste und Militärs sind sich sicher, dass die Feinde wie einst im Kalten Krieg vor allem im Osten stehen, in Russland und in China. Ein Bericht für den US-Kongress kam im Herbst zu dem Schluss, China baue seine Cyberkriegskapazitäten aggressiv aus und könnte bald schon asymmetrische Vorteile besitzen. In einer Konfliktsituation würde dieser Vorteil die konventionelle Überlegenheit der USA reduzieren. Auch die Deutschen haben in diesem Punkt schlechte Erfahrungen mit China gemacht. Vor knapp 2 Jahren informierte der Verfassungsschutz die Bundesregierung, dass Server aus der chinesischen Provinz Lanzhou mehrere Bundesministerien und das Bundeskanzleramt mit Schadprogrammen angriffen. Sie waren darauf ausgelegt, sensible Informationen abzugreifen. Das Bundeskabinett hat nun einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Informationssicherheit des Bundes vorgelegt. Nun soll der Entwurf beim Bundesrat und schon Anfang März in den Bundestag kommen. Das zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, in Bonn, soll dafür eine Art Datenwachschutz für Behörden ausgebaut werden, mit mehr Geld, Personen und Befugnissen. Die Soldaten, die jetzt schon sich in die weltweiten Netze hacken, bedienen sich dabei der gleichen Methoden, die auch Computerkriminelle anwenden. So lernen die zukünftigen Digitalkrieger etwa den Umgang mit Schadprogrammen, die ohne Wissen der Nutzer auf fremde Rechner aufgespielt werden können, sei es in einer E-Mail, über externe Medien wie eine CD-ROM oder auch nur im Vorbeisurfen über eine präparierte Internetseite. Infizierte Rechner können dann weitere Schadprogramme nachladen, etwa eine Art Buchstabenrekorder, der jede Tastatureingabe mitschneidet. E-Mails, Internetadressen, Passwörter. Die gesammelten Eingaben schickt das Programm dann unauffällig an den Auftraggeber. Noch mehr Affären sind zu vermelden. Und zwar geht es schon wieder um die Bespitzelung von Mitarbeitern. Und die Täter sitzen in den ehrwürdigen Chefetagen der Großkonzerne. Mittlerweile ist klar, dass die Bahn AG der Berliner IT-Firma Network Deutschland GmbH bis ins Jahr 2005 hinein über mindestens 8 Jahre hinweg 43 Aufträge zum Ausspähen der gesamten eigenen Belegschaft erteilt hat. Für Schnüffeldienste eingesetzt wurden zudem die kleine Kölner, Detektei Argen GmbH, die in der Grauzone zwischen Konzernen und angeblichen Geheimdienstkontakten operiert und ihrerseits in die Spitzelaffäre bei der Deutschen Telekom verwickelt ist. Beide Unternehmen ließen über Jahre hinweg eigene Mitarbeiter ausspähen. Beide litten unter internen Lecks, die gestopft werden sollten. Beide produzierten dabei viel Datenmüll, aber wenige schriftliche Belege. Und dabei bedienten sich beide derselben privaten Helfer. Aus heutiger Sicht mag die Bahn zwar noch gründlicher ihre eigenen Mitarbeiter durchleuchtet haben, doch wie vergangene Woche deutlich wurde, hat auch die Telekom nicht nur Journalisten und Aufsichtsräte ausgespäht, sondern im großen Stil die gesamte eigene Belegschaft gescannt. Noch im Frühjahr 2006 wurden die Lohn- und Gehaltskonten von rund 136.000 der insgesamt 160.000 Beschäftigten in Deutschland überprüft, um eventuelle Übereinstimmungen mit den Bankdaten von Lieferanten zu entdecken. Auf Anraten der Wirtschaftsprüfer, wie sich der Bonner Konzern vergangene Woche verteidigte. Zwar hat die Telekom, anders als die Bahn, wenigstens den Betriebsrat und den eigenen Datenschutzbeauftragten über die Operation informiert. Andererseits wurde so getan, als wäre das gigantische Spähprojekt nur zu Testzwecken angelaufen. Noch ein paar Zahlen zum Thema Bespitzelung am Arbeitsplatz in deutschen Konzernen. Deutsche Bundesbahn. Bei rund 220.000 Eisenbahnern ließ die Deutsche Bahn 2005 die Stammdaten mit denen von Lieferanten abgleichen. In den Jahren 2002 und 2003 überprüfte sie bereits 173.000 Mitarbeiter. Telekom bei rund 136.000 Mitarbeitern verglich die Deutsche Telekom im Jahr 2006 deren Bankverbindungen mit denen von Lieferanten. 2005 und 2006 spähte sie Telefonverbindungen von mindestens 60 Personen, unter anderem Aufsichtsräte, Betriebsräte, Journalisten auf. Lidl. In etwa 500 Filialen sind Lidl-Mitarbeiter 2006, 2007 per Kamera überwacht worden. Der Discounter zahlt ein Bußgeld in Höhe von gut 1,4 Millionen Euro. Turm ist scharf, es hilft kein Stacheldraht, kein Überwachungsstab mit Kameras vor diesem Attentat. Ihr dreht euch Tag für Tag im Kreis zwischen Bausparvertrag, dem Angebot im Supermarkt. Boom, dann sind wir plötzlich da. Wir holen uns unseren Platz zurück, haben lange so gesehen. Wir wollen selbst entscheiden, danke, das ist unser Leben. Was der Freiheit an ist, weg aus, weil ihr unser Sehen. Ihr müsst euch eingestehen, wir sind das System. Die Marktwirtschaft muss wachsen, wächst so lange, bis sie todesblut. Dann wird's chaotisch, ausgegrenzt wird heute schon methodisch. Ich Dinge wissen schon lange, dass keiner im selben Boot sitzt. Die einen hungern chronisch, Bulimie klingt da fast komisch. Ich wollte lieber pimpen, mal retten, bin's ja ganz aus Chromisch. Schauen wir in unsere Chronik, wo die Welt zur Hälfte rot ist. Da hattet ihr doch eure Mauer riesig und bedrohlich. Und Europa baut die Mauern auf. Die ganzen werden dicht gemacht, wer draußen ist, hat leider Pech gehabt. Und die Amis bauen die Mauern auf. Die ganzen werden dicht gemacht, wer draußen ist, hat leider Pech gehabt. Danke, das ist unser Leben. Was der Freiheit an ist, weg aus, weil ihr unser Sehen. Ihr müsst euch eingestehen, wir sind das System. Wir holen uns unseren Weg zurück, haben lange zugesehen. Wir wollen selbst entscheiden, danke, das ist unser Leben. Was der Freiheit an ist, weg aus, weil ihr unser Sehen. Ihr müsst euch eingestehen, wir sind das System. Bin weder mit Gottes Wetten noch Teil eures Geschäfts. Ich will beim Kundenbefehl abgeben, noch Schreiben, noch Protest. Will kein Monatspaket, du keine neue Diät. Brauch kein Sparabo, keine Finanzierungsidee. Will nicht funktionieren, noch viel Profit und mehr Wert. Kein Humankapital, ich bin der Wert. Ihr wollt uns blöde sehen, damit sich keiner mehr wehrt. Wir wissen, dass zu viele sind und sagt zu Tag noch mehr wert. Wir holen uns unseren Weg zurück, haben lange zugesehen. Wir wollen selbst entscheiden, danke, das ist unser Leben. Was der Freiheit ist, ist weg, was wollt ihr unser Sehen? Ihr müsst euch eingestehen, wir sind das System. Wir holen uns unseren Weg zurück, haben lange zugesehen. Wir wollen selbst entscheiden, danke, das ist unser Leben. Was der Freiheit ist, weg, was wollt ihr unser Sehen? Ihr müsst euch eingestehen, wir sind das System. Ihr suggeriert uns, ihr werdet nicht. Noch ist es umgekehrt, ihr seid zu viele, aber letztlich sind wir einfach viel mehr. Wir schreiben zwar, das ist das jetzt nicht, aber wir können uns wehren. Wir haben eine Stimme, wir sind laut und wir haben dazu gelernt. Wir adaptieren unsere Ideen und verkauft sie, bis jeder Funken Widerstand mit Lifestyle getauscht ist. Eine breite Auswahl, auch wenn alles nur geklaut ist. Schon einfach glatt und easy, aber danke schön, ich brauche nichts. Und Europa baut die Mauern auf, die ganzen werden dicht gemacht. Wer draußen ist, hat leider Pech gehabt. Und die Amis bauen die Mauern auf, die ganzen werden dicht gemacht. Wer draußen ist, hat leider Pech gehabt. Wir holen uns unseren Weg zurück, haben lange zugesehen. Wir wollen selbst entscheiden, danke, das ist unser Leben. Was der Freiheit an ist, weg, was wollt ihr unser Sehen? Ihr müsst euch eingestehen, wir sind das System. Wir holen uns unseren Weg zurück, haben lange zugesehen. Wir wollen selbst entscheiden, danke, das ist unser Leben. Was der Freiheit an ist, weg, was wollt ihr unser Sehen? Ihr müsst euch eingestehen, wir sind das System. Das System. Man wüsste schon Bescheid, aber nix ist fix. Ich glaub zu viel, wenn man nichts weiß, denkt so ist es und so bleibt es, aber nix ist fix. Hey ganze Leute, das ist kein schön über Weed und noch kein Liebeslied für Pflanze und Peace. Hey Ladies, das ist nicht für euch, nicht explizit, seid nicht enttäuscht, ich hab euch trotzdem lieb. Hey Reggae Masse, von München bis nach Berlin und von Zürich bis nach Wien. Es gibt noch viel mehr als man sieht, das ist ein Lied über Geschichten, die das Leben schrieb. Die Leute haben immer nur gesagt, du denkst nicht nach, du schmeißt dein Leben weg, du bist zu dumm und denkst nicht nach. Du nimmst nur Drogen, ist kein Job, ist nicht mehr wer du warst. Hör auf zu leben, sperr dich selber ein und werd normal. Aber du willst leben, was sie sagen, ist dir scheißegal. Du liebst das Risiko, an Grenzen gehen und die Gefahr. Du warst ganz oben und ganz unten und dem Ende nah. Und als sie dachten, du wärst weg, da warst du wieder da. Hey ganze Leute, das ist kein schön über Weed und noch kein Liebeslied für Pflanze und Peace. Hey Ladies, das ist nicht für euch, nicht explizit, seid nicht enttäuscht, ich hab euch trotzdem lieb. Hey Reggae Masse, von München bis nach Berlin und von Zürich bis nach Wien. Es gibt noch viel mehr als man sieht, das ist ein Lied über Geschichten, die das Leben schrieb. Am 1968 warst du noch krass und heftig, du warst ein Hippie, deine Haare waren lang und fettig, weil Schäge waren lässig und deine Eltern hässlich. Hattest keinen Bock auf Society, fandst das voll entsetzlich. 1978 war schon vorbei mit Hippie, ein gut bezahlter Job, bist ja auch bequem und richtig. 1988, schön und das setzt man fest, ich an mein Sohn, ein schickes Auto ist doch mein Geschäft. 2008 bist du fett, deiner Geschlecht. Ist konservativ, ein bisschen Ordnung ist nicht schlecht. Machst deinem Jungen Stress, weil er gibt und weil er tät. Klar, dass er die Spießer Zahlen, da hatte er auch recht. Hey ganze Leute, das ist kein schön über Weed und noch kein Liebeslied für Pflanze und Vieh. Hey Ladies, das ist nicht für euch, nicht explizit, seid nicht enttäuscht, ich hab euch trotzdem lieb. Hey Reggae Masse, von München bis nach Berlin und von Zürich bis nach Wien. Es gibt noch viel mehr als man sieht, das ist ein Lied über Geschichten, die das Leben schrieb. Irgendwann im Sommer, dann hab ich mein Mikrofon genommen, eine Platte angemacht, eine gute Version und drauf rumgesungen. Das Ganze dann zum Tune verpackt, beim Ziggy aufgenommen, weggeschickt und dann gefiebert, DRF hat's angenommen. Und heute steh ich auf der Bühne und bin ganz benommen, weil tausende von Leute schreien, obwohl ich niemals singen konnte. Ich kein Gangster bin, ich bat was sing, ich hab auch keine Kohle für die Videos. MTV war und die ganze Chose. Wir laufen nicht im Radio, im Fernsehen oder so, existieren nicht in Medien, aber jeder kennt unsere Show. Ich dachte immer nur, die Kleinen werden niemals groß. Independent geht's nicht, die Guten kommen niemals hoch. Hey ganze Leute, das ist kein schön über Weed und noch kein Liebeslied für Pflanze und Peace. Hey Ladies, das ist nicht für euch, nicht explizit, seid nicht enttäuscht, ich hab euch trotzdem lieb. Hey Reggae Masse, von München bis nach Berlin und von Zürich bis nach Wien. Es gibt noch viel mehr als man sieht, das ist ein Lied über Geschichten, die das Leben schrieb. Man denkt, es ist so wie es ist und man wüsste schon Bescheid, aber nix ist fix. Man denkt, es ist so wie es ist und das Lied ist jetzt vorbei, aber nix ist fix. Hey, hey ganze Leute, das ist kein schön über Weed und noch kein Liebeslied für Pflanze und Peace. Hey Ladies, das ist nicht für euch, nicht explizit, seid nicht enttäuscht, ich hab euch trotzdem lieb. Hey Reggae Masse, von München bis nach Berlin und von Zürich bis nach Wien. Es gibt noch viel mehr als man sieht, das ist ein Lied über Geschichten, die das Leben schrieb. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schöne Musik von Mono und Nikita Mann von ihrem Album Außer Kontrolle. Das Programm ist mal wieder wie im Flug vergangen. Wir befinden uns schon in den letzten 10 Minuten, in den letzten 15 Minuten des Programms. Und es gibt vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die Berlinale zu tun. Da werden ja wohl an diesem Wochenende die Preise vergeben, die Bären. Da gibt es ja den Bärenregen. Lustige Handwerksgesellen in Berlin schreibt die Schriftstellerin, die zuständige Schriftstellerin in, nein, schreibt Wolfgang Höbel, der Schriftsteller Wolfgang Höbel, der Journalist, in seinem Berlinale-Tagebuch. Lustige Handwerksgesellen in Berlin, der ungarisch-rumänische Beitrag Katalin Wager schnitzt ein wuchtiges Rache-Szenario. Der US-Film Happy Tears klopft auf die Neurosenpauke und das chinesische Werk Forever Enthralled feilt meisterhaft an einer Künstlerbiografie. In Berlin, wo selbst die stolzesten Modemacher der Stadt wie Fleischermeister aussehen, hat man es nicht so mit der Eleganz. Die Menschen auf der Straße nicht, die sich jetzt im Februar Schneesturm dick und ungeschlachtet einmümmeln und ihre Vorliebe für erstaunlich hässliche Stiefel zur Schau stellen, und auch die Filmkritiker nicht, die zum Beispiel Michel Pfeiffers formvollendeten Wettbewerbsauftritt in Cherie oft geradezu unhöflich abkanzelten. Das schreibt, wie gesagt, Herr Wolfgang Höbel in seinem Berlinale-Tagebuch. Weiter sagt er, dabei war Dienstag wirklich Glamour-Tag. Wie Stephen Frears Cherie ist auch der chinesische Beitrag Forever Enthralled von Chen Kaige ein Fest historischer Eleganz in nüchtern schwelgerischen, wie mit dem Zirkel ausgemessenen Bildern. Bei Frears huldigt man der Schnörkelpracht der Belle Epoque, bei Chen Kaige, der vor anderthalb Jahrzehnten Lebewohl meine Konkubine gedreht hat, den Welterfolg der Peking-Oper in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Der Film erzählt die Geschichte des großen Sängers Mai Langfang, der in den 30er Jahren in New York bejubelt wurde und ein westliches Publikum für die Peking-Oper begeisterte. Indirekt ist er mitschuld daran, dass der Theaterschlaumeier Bertolt Brecht durchs Peking-Oper-Gucken zu seiner berüchtigten Verfremdungstheorie angeregt wurde. Forever Enthralled ist eine sogenannte Biopic, eine filmische Biografie. Wir lernen den 1894 geborenen Helden Mai Lan Fang als eifrigen Jungen kennen, bestaunen seine ersten künstlerischen Großtaten als begnadetster Frauendarsteller weit und breit, sehen die Begegnung mit seinem Impresario und seiner Ehefrau, erleben die melodramatische Liebesgeschichte mit der schönsten Männerdarstellerin Pekings und seinen Aufbruch gen Amerika. Aber immer, auch wenn man mutigen Zurückscheuen, auch wenn vom mutigen Zurückscheuen des Künstlers vor den Lockrufen der japanischen Besatzer die Rede ist, spielt die Peking-Opernkunst die Hauptrolle. Alles hübsch dramatisch und schwer übersteuert, als wolle man Jonathan Franzens Korrekturen mit ein bisschen American Beauty und einem Hauch von Woody Allen aufpeppen. Das Netteste an diesen brachial-komischen Filmen ist es, Demi Moore wiederzusehen. In einem Film, in dem ausnahmsweise mal nicht sie die überspannteste, von Ambitionen zerfressenste Person vor der Kamera ist. Sie ist ganz im Gegenteil nahezu das einzige menschliche Wesen in einer Parade von behämmerten Zombies. So heißt es zu den Filmen Happy Tears mit Demi Moore und dem Film Katalin Varga. Das sind doch harte Worte, die hier ausgesprochen wurden. Bei der Vorführung im Berlinale Palast, wo man sich an der Eleganz von Stephen Frears und Cheng Geige nicht recht freuen wollte, gab es trotzdem viele Lacher für Happy Tears. Den goldenen Bären der Filmfestspiele aber erlegt dann schon eher der Film mit dem Hackeball. Kann euch heute leider keine Trailer hier einspeisen. Unsere, unsere Soundmaschine, die streikt heute hier vom Computer runter ins Mischpult. Da ist irgendein Wurm drin. Jetzt von allen Hörerinnen und Hörern verabschieden und sage Tschüss, Adeo, Adios, ein wunderschönes Wochenende. Bleibt an den Hörgeräten, bleibt an den Radios. Jetzt geht's weiter hier auf Italienisch gleich mit Sebaldone. Unser heutiges Niemandsland-Programm wird morgen zwischen 10 und 12 Uhr direkt hier auf FM 91.4 Contrabanda wiederholt. Und guckt ins Internet, wir haben einen neuen Podcast, Niemandsland. .contrabanda.org. Tschüss, adeo, adios. Sagt euer Detlef Jeska. Ciao, agur. erstens keine Macht für niemand, zweitens keine Talkshow-Gäste, Bruce.